und Nummer zwei. Und warum ich mit ihnen einen Tausch gemacht habe. Na, ihr lagt ja vor mir auf den Knien, dass ich ihn machen sollte, und auf euren Knien kamt ihr zu mir herangerutscht. Solche Angst hattet ihr. Und verhungert wärt ihr außerdem, wenn ich den Vergleich nicht gemacht hätte. Aber das sind bloß Nebensachen. Warum ich ihn machte? Darum. Und er warf ein Papier auf den Fußboden, ein Papier, das ich augenblicklich erkannte, denn es war nichts Geringeres als die Karte mit dem gelben Papier, mit den drei roten Kreuzen. Die Karte, die ich in dem Wachstuchpaket ganz unten in des Captains Schifferkiste gefunden hatte. Warum der Doktor sie ihm gegeben hatte, das war mehr, als ich erraten konnte. Aber wenn es mir unerklärlich war, auf die Meuterer hatte der Anblick dieser Karte eine ganz unglaubliche Wirkung. Sie sprangen auf sie zu, wie Katzen auf eine Maus. Sie ging von Hand zu Hand und einer riss sie dem anderen weg. Nach den Flüchen und dem Geschrei und dem kindischen Gelächter, womit sie die Untersuchung der Karte begleiteten, hätte man glauben sollen, sie hätten nicht nur den Goldschatz schon in ihren Fingern, sondern wären sogar sicher damit auf See. »Ja«, sagte einer, »die ist von Flint, das ist sicher. F-Punkt, F-Punkt. Und ein Schnörkel drunter mit einem Schwanz dran, so macht er es immer.« »Wunderschön«, sagte George. »Aber wie sollen wir den Schatz nach Hause bringen? Wir haben ja kein Schiff.« Plötzlich sprang Silver auf, stützte sich mit der einen Hand gegen die Wand und rief, »Jetzt warne ich dich, George. Noch ein Wort von deinem Gequassel und ich fordere dich, und du musst dich mit mir schlagen. Wie wir damit wegkommen sollen? Ja, woher soll ich das wissen? Das hättest du mir sagen sollen, du und die übrigen, die mich um einen Schoner gebracht haben. Hättet ihr euch nicht eingemischt zum Kuckuck. Aber du kannst mir das nicht sagen. Hast ja nicht so viel Erinnerungsgabe wie eine Küchenschabe. Aber höflich kannst du sprechen, und das sollst du, George Mary, darauf kannst du Gift nehmen.« »Das ist nicht mehr als recht und billig«, sagte der alte Matrose, Tom Morgan. »Recht und billig, das will ich meinen«, sagte Silver. »Ihr habt das Schiff verloren, ich hab den Schatz gefunden. Wer ist nun der bessere Mann? Aber jetzt trete ich ab beim Donner. Wählt, wenn ihr wollt, zu eurem Captain, ich hab's satt.« »Silver«, riefen sie, »Barbecue auf ewig! Barbecue bleibt unser Captain!« »So, bläst der Wind auf einmal aus dem Loch«, rief Long John. »George, ich rechne, du wirst noch etwas warten müssen, mein Freund, und es ist ein Glück für dich, dass ich nicht nachtragend bin. Aber das war nie in meiner Art. Und nun, Schiffsmate, was ist mit diesem schwarzen Fleck? Der hat nun wohl keinen Zweck mehr, wie?« »Dick hat sich um sein Glück gebracht und hat seine Bibel ausgeschändet und weiter hat's keinen Zweck gehabt.« »Meine Bibel ist doch noch gut genug, sie zu küssen, was?« murrte Dick, der sich offenbar unbehaglich fühlte wegen des Fluches, den er über sich gebracht hatte. »Eine Bibel, wo was ausgeschnitten ist?« antwortete Silver höhnisch. »Keine Spur. Die bindet nicht mehr als ein Liederbuch.« »Aber doch noch so viel also«, rief Dick mit einer gewissen Freude. »Na, ich denke, das ist immer noch was wert.« »Hier, Jim, hier hast du eine Kuriosität«, sagte Silver und gab mir das Papier. Es war ein rundes Stück Papier, ungefähr von der Größe eines Kronentalers. Die eine Seite war weiß, denn es war aus dem letzten Blatt herausgeschnitten, und auf der anderen Seite standen ein paar Verse aus der Offenbarung, darunter diese Worte, die mir unauslöschlich im Gedächtnis geblieben sind. »Draußen sind Hunde und Mörder.« Die gedruckte Seite war mit Holzkohle geschwärzt. Die schwarze Farbe begann bereits herunterzugehen, wie ich an meinen Fingern sah. Auf der weißen Seite stand, ebenfalls mit Holzkohle geschrieben, nur das eine Wort: »Abgesetzt.« Dieses kuriose Papier liegt in diesem Augenblick vor mir. Aber von der Schrift ist keine Spur mehr zu sehen, außer einer einzigen Schramme, wie wenn einer mit dem Daumennagel darüber hingefahren wäre. Dies war das Ende der nächtlichen Beratung. Jeder bekam einen Schluck zu trinken, und wir legten uns alle schlafen. Silvers Rache bestand darin, dass er George Mary draußen Posten stehen ließ und dass er ihm mit dem Tode drohte, wenn er nicht seine Pflicht täte. Es dauerte lange, bis ich ein Auge schließen konnte, und der Himmel weiß, ich hatte Gedanken genug, die mich beschäftigten. Da war der Mann, den ich am Nachmittag getötet hatte. Da war meine eigene gefährliche Lage, und da war vor allen Dingen das merkwürdige Spiel, das ich Silver in diesem Augenblick treiben sah, mit der einen Hand die Meuterer zusammenzuhalten und mit der anderen nach jedem möglichen und unmöglichen Mittel zu greifen, mit der Kajütspartei seinen Frieden zu machen und sein erbärmliches Leben zu retten. Silver selbst schlief friedlich und schnarchte laut. Aber so schlecht der Mann war, er tat mir doch im Herzen leid, wenn ich an die düsteren Gefahren dachte, die ihn umgaben, und an das ehrlose Ende am Galgen, das ihn erwartete.